beschissenen, stinkenden Drecksäcke. Wir verlaufen den Nassen! Wovor habt ihr Angst? Warum scheißt ihr euch in die Hosen? Das hier ist unser Laden. Hier gibt's kein Wegrennen. Hier ist Schluss. Hier machen wir sie platt. Im Wohnheim drin, im Fidschi-Wohnheim brennt noch Licht. Die Zigaretten-Mafia, die schläft nicht. Fidschi, Fidschi, gute Reise. Fidschi, Fidschi, nonstop nach Saigon. Fidschi, Fidschi, ab durch die Mitte. Fidschi, Fidschi, auf und davon. Am Tag, da wird das Heim bewacht, damit kein Kind was Böses macht. Doch in der Nacht dann bum bum bum, legen sie sich gegenseitig um. Fidschi Fidschi, gute Reise. Fidschi Fidschi, ab nach Saigon. Fidschi Fidschi, ab durch die Mitte. Fidschi Fidschi, auf und davon. Ein Schlitzauge grinst dich an, bietet dir Zigaretten an. Du nimmst dir ne Stange mit, da starrt der D-Mark, kriegt da ne Tritt. Fidschi Fidschi, gute Reise. Fidschi Fidschi, nonstop nach Saigon. Fidschi Fidschi, ab durch die Mitte. Fidschi Fidschi, auf und davon. Fidschi Fidschi, gute Reise. Fidschi Fidschi, nonstop nach Saigon. Fidschi Fidschi, ab durch die Mitte. Fidschi Fidschi, auf und davon. Auf und davon, davon, davon, davon.